Ja, Leben statt gelebt werden, die Freiheit, die Gott uns gibt, nutzen, so der Vortrag heute Morgen. Männertag und dann das Thema Leben statt gelebt werden. Ich finde, das klingt doch nach einem Traum, den man hat, oder? Dass man lebt und nicht von anderen oder von Strukturen, von Erwartungshaltungen gelebt wird. Das ist doch ein Traum, oder? Zugleich, wenn man nämlich das so sagt, ist schon klar, es gibt die Tendenz, dass unser Leben umgeben ist von Anforderungen und Erwartungen, denen wir uns nicht entziehen können. Leben statt gelebt werden. Weiß jemand noch, was das Unwort des Jahres 2010 war? Hat jemand eine Idee? Es war das Wort alternativlos. Alternativlos. Das kam damals in manchen politischen Debatten, dass gesagt wurde, ja, also wir müssen uns jetzt entscheiden und eigentlich hieß es dann, wir können uns gar nicht entscheiden, denn das, was wir zu tun haben, ist alternativlos. So, und wenn etwas alternativlos ist, ja, dann ist klar, das heißt, ich kann gar nichts tun, ich muss einfach weiterlaufen, ja, es gibt keine andere Möglichkeit, keine Alternative, es ist alternativlos. Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt immer diese Unworte, also entscheidet sich dafür, gibt es eine Jury und die hat damals zur Begründung Folgendes gesagt: Das Wort alternativlos suggeriert unangemessen, ich weiß gar nicht, ob man auch angemessen suggerieren kann, aber da könnte man jetzt auch mal interessanterweise drüber sprechen. Also es suggeriert unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Ein Jurymitglied hat dann gesagt, das Wort alternativlos ist das Basta der Merkel-Regierung. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Formulierung, ja? Da sagt man nicht Basta, ne? Das klingt sehr hart, sondern es ist alternativlos. Das klingt natürlich etwas besser. Tja, dieses Wort finde ich deswegen interessant für unseren Vortrag und für das, was wir hier heute Morgen bedenken, weil alternativlos, das sagt eben, es gibt keinen Raum, in dem man jetzt mal nachdenken könnte, überlegen könnte und sagen könnte, könnte ich vielleicht in diese Richtung gehen oder in diese Richtung oder in jene, kann ich mich entscheiden? Nein, ich kann mich nicht entscheiden. Und das deutet an, dass genau das passiert, was das Thema des Vortrags ist, nämlich ich werde gelebt. Ich lebe nicht, denn mit der Vorstellung, ich lebe, verbindet sich auch die Vorstellung, dass ich mich für etwas oder gegen etwas entscheiden kann. Mein Ziel und mein Gebet für diesen Tag, für diesen Vormittag und auch den Tag ist, dass jeder hier, der hier im Raum ist, einen Schritt weiter in die Freiheit gehen kann, die Gott ihm gibt. Ich habe nicht die Vorstellung, das möchte ich direkt klarstellen, dass wir ein Leben führen, wo es keine Sachzwänge, Erwartungshaltungen oder andere Dinge gibt, die uns vielleicht das Gefühl geben, wir könnten sich entscheiden. Das gehört zum Leben dazu. Und manchmal hat man Entscheidungen getroffen für sein Leben, da gibt es eben keine Alternative. Ganz klarer Fall. Aber wie weit geht das? Und wo gibt es vielleicht doch Raum, etwas zu entscheiden, Leben zu gestalten? Ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen mit diesem Gefühl unterwegs sind, in einem Hamsterrad zu laufen, Termine, man läuft, aber man kommt nicht vorwärts. Neulich habe ich gelesen, dass Leute, die im Hamsterrad laufen, meinen, sie würden eine Karriereleiter emporgehen. Aber es ist dann eben nur ein Hamsterrad. Ich glaube, dass wir oft mit diesem Gefühl leben der Alternativlosigkeit. Gelebt werden. Welche Begriffe fallen dir ein zum Thema Ich werde gelebt? Was wären das für Stichworte? Was für Felder gibt es, die dir das Gefühl geben, ich bin in so einem Hamsterrad? Es gibt keinen anderen Weg, sondern nur laufen, laufen, aber ohne Alternative. Welche Begriffe gibt es da? Denk mal kurz nach. Was könnte das sein? Und vielleicht will mir jemand ein paar Begriffe zurufen. Facebook. Das verstehe ich so, dass eben, wenn man in Facebook ist, dann kommt eine Meldung nach der anderen und man kann gar nicht mehr reagieren und man ist zugemauert. Ja? Ich würde das gerne ergänzen auch im Grunde genommen Informationsflut. Das kann nochmal was anderes sein, ist ganz klar. Infoflut. Unglaublich viele Eindrücke und Informationen. Bitteschön. Gibt es auch keine Alternative zu, ne? Weil man muss zahlen oder was. Ja, oder baut sich so ein Fahrrad zu Hause auf und produziert den Strom selber oder solche Dinge. Das wäre vielleicht was, ne? Strompreise. Damit hatte ich nicht gerechnet. Schön, ja. Genau, ja gut, das wäre jetzt das Thema, was bestimmt uns fremd? Das wäre die Frage, genau. Ja. Mainstream. Der gibt vor, ja. Ja, bitte. Ja. Werbung. Manipuliert Werbung schreibe ich mal dazu. Das kann da hinten wahrscheinlich keiner mehr lesen, ne? Aber hier vorne entsteht trotzdem ein schönes Bild. Ja, ja. Und vor allem, Sie hören ja die Begriffe auch, oder ihr hört sie ja. Bitte schön. Immer mehr in weniger Zeit tun müssen. Ja. Lebensunfähigkeit. Oder man wird oder ist schon oder immer noch lebensunfähig. Ja. Ich bin gerade überlegen, wie ich das. Lebensunfähig von den Fähigkeiten her, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich meine, da gibt es ja vielleicht auch Dinge, natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt Krankheit nehme, kann vielleicht auch wirklich, ja. Können auch Grenzen sein, die da sind. Kann einfach ein Faktor sein, ja. Handys, ja gut, genau, da bin ich hier. Das hat auch was mit Arbeitsverdichtung oder Erreichbarkeit, ja, es wird immer dichter. Ah, ja, ja, Trends, Moden, ja, interessante Stichworte. Ich mache jetzt die Liste gleich zu, bitteschön. Gesellschaftlicher Wettbewerb ist das. Hier, ne? Die Trends und mein Haus, mein Auto und so weiter. Mhm. Gottlosigkeit. Finanzielle. Vielen Dank für das Stichwort, weil das was sehr praktisch ist, was wahrscheinlich jeden irgendwie betrifft, mehr oder weniger. Ja? Finanzielle Verpflichtung. Sag ich. Nee, ich mache die Liste jetzt zu, Entschuldigung, weil das Blatt so klein ist. Finanzen. Bitte? Ja, ja, nee, aber es ging ja auch jetzt, wir müssen keine komplette Liste haben, darum geht es auch, sondern mal kurz nochmal, also auch die Gedanken anzuregen, was könnten das für Stichworte sein und keine komplette Liste machen, das ist ganz klar. Finde ich sehr, sehr anregend. Ich werde auch sicher gleich nochmal das eine oder andere Stichwort sagen. Der Punkt ist der, da steht hier das Mannequin, ja, und merkt einfach, je mehr dieser Dinge kommen, desto mehr Druck kommt und desto weniger der Raum oder der gefühlte Raum, sage ich erstmal ganz allgemein, dass ich noch was tun kann, noch etwas gestalten kann, noch etwas leben kann, ja? Und man muss nur diese Begriffe sich angucken und da merkt man ja, Handy, Finanzen und das und das und das kann also dazu führen, dass man sich gefangen fühlt in Alternativlosigkeit, ja? Und je enger der Raum wird, und ich glaube, das ist für Männer, wir sind bei einem Männertag, ganz wichtig, je enger dieser Raum wird und je mehr man sich darin irgendwie eingepackt fühlt, aus welchen Gründen auch immer, desto größer ist ja die Gefahr, dass der Mann irgendwann mal sagt, pass mal auf, den ganzen Kram, den schmeiße ich jetzt hin. Ich steige aus. Hier steht übrigens nicht Ehe. Vielleicht hat keiner getraut, sich das zu sagen. Wenn wir eine Frau geheiratet haben, dann haben wir gesagt, keine Alternative mehr dazu. Du bist alternativlos. Da hast du dich selber in die Situation begeben. Ist erstmal Fakt. Möge die Ehe gut sein, da sagt man, da denkst du nicht über Alternativen nach. Manche Ehen sind nicht gut. Viele Ehen sind so, dass man denkt, neulich sagte mir einer nach einem Vortrag, also wenn du meine Frau kennen würdest, ja, wobei je länger er sprach, desto mehr überlegte ich, ob es wirklich an der Frau liegt. Nur, es bleibt aber das Gefühl von diesemjenigen, das ist ganz klar. Und das ist ja sowieso auch bei Ehen, die belastet sind, vielleicht sogar schon kaputt sind, hat jeder seinen Anteil und das kriegt man nicht mehr auseinander. Auf jeden Fall ist es eine Situation, die bedrückend kann. So, und je mehr das bedrückend ist, desto mehr die Tendenz, ich will aussteigen. Und ich hatte vor eineinhalb Jahren, ich mache ja jedes Jahr eine Wanderfreizeit, und da mache ich nicht viel Inhalt, da gebe ich eine kurze Impulse, dann wandern wir. Wir haben einfach Zeit und es ist eine interessante Zeit. Und ein Mann sagte, nach vier Tagen stand er auf abends, wir hatten gar keine großen Ehethemen oder sonst, er sagte, ich muss euch was sagen. Als ich hier hinkam, wollte ich eigentlich, das war schon beschlossen, aus Gemeinde und aus meiner Ehe und aus meiner Mitarbeit aussteigen. Ich war jetzt mit euch 3 Tage unterwegs, habe gewandert. Wir haben gar nicht viel gesprochen, aber mir ist klar geworden, das soll ich nicht tun und ich brauche es auch nicht tun. Der ist auf diese Freizeit gefahren und hatte das Gefühl hier, der Raum wird immer enger, ich werde gelebt, ja, und ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr, ich muss ausbrechen. Und das ist ein Gefühl, was viele Menschen haben. Er hat durch die simpelsten Dinge einfach mal wandern gehen, Klammer auf, wandern ist super für Leute, die meinen, sie könnten nicht mehr. Ich kann das nur sehr empfehlen, ja, ich biete es jedes Jahr an, es ist einfach genial, Klammer zu. Ja. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber wir brauchen Räume, wo wir merken, wir sind nicht so zugebaggert. Wir müssen solche Räume entdecken. Wir haben hier natürlich vieles, was mit unserem Job zu tun hat, stehen. Ich mache jetzt keine Meldung, glaube ich. Wenn es sei denn, ist es, ja? Ja, bitte? Ich lasse die Liste so, vielen Dank, ja, da haben wir vielleicht noch viele Ideen. Meine Frage an dich ist jetzt, überleg mal kurz für dich selber. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark lebst du und wie stark wirst du gelebt? Und du musst jetzt einen Durchschnittswert machen. Du kannst vielleicht sagen, ja, im Job werde ich gelebt und da lebe ich, aber du musst jetzt einen Durchschnittswert machen. Also, eins ist, ich lebe. Und 10 ist, ich werde gelebt. Wo würdest du dich ansiedeln? 5, bei 8, bei 1? Vielleicht sagen manche auch, also als ich noch im Job war, da war ich bei 10, jetzt bin ich im Ruhestand, da hat sich das weiter nach links gewandelt. Ne? Solche Dinge gibt es wahrscheinlich, solche Überlegungen. Überleg mal, und machen wir jetzt keine lange Austauschrunde, nur mal eine kurz mal so eine Einordnung. Hast du eine Zahl? Jeder muss jetzt eine Zahl haben, ungefähr. Entschieden, ja? Okay. Was macht den Unterschied aus zwischen Menschen, die leben, und Menschen, die gelebt werden? Und ich mache mir viel Gedanken darüber, ob die Antwort, die ich hier zu geben habe, ausschließlich damit zusammenhängt, was von außen auf mich zukommt, oder inwiefern ich Möglichkeiten habe, selber Entscheidungen zu treffen, um mir solch einen Raum zu schaffen, in dem ich Entscheidungen treffen kann, Freiheit haben kann, leben kann. Und wie weit geht das? Wo sind vielleicht auch Grenzen? Das ist eine Frage, der ich immer wieder nachgehe. Ich bin ja jemand, der natürlich durch seine Leiterschaft auch in vielen Zwängen bin. Aber wenn ich das Wort schon sage, ist die Gefahr, dass ich hier ein Denkmuster habe. Nämlich, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und allein diese Sprache verrät schon ganz viel über meine innere Haltung auch zu dem, was ich tue. Wenn ich manchmal begrüßt werde und das ging so ein bisschen in die Richtung, ja, du machst das und das und das, du hast ja wahrscheinlich gar keine Zeit. Und dann sage ich immer, doch, ich habe genauso viel Zeit wie du, nämlich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Die einzige Frage ist, wie ich diese Zeit gestalte. Der Satz, ich habe keine Zeit, verrät, dass ich mich in der Defensive befinde. Manchmal sagt man den Satz vielleicht auch, um zu signalisieren, okay, lass mich in Ruhe, aber am Ende heißt eigentlich der Satz, ich habe keine Zeit, dafür nehme ich mir keine Zeit. Am Ende. Wobei, ich weiß auch, es gibt eben Zwänge. Wir hatten eben das Wort finanzielle Verpflichtung. Wenn jemand Familie hat, ein Haus baut und Schulden, ja klar, da kann man nicht sagen, morgen mache ich mal was ganz anderes. Und trotzdem ist die Frage, wie ich das nutze, was ich habe. Klar, wenn ich ein Amt annehme für 6 Jahre, dann heißt das auch, dass ich mich verpflichte, wenn ich ein ernstzunehmender und eben auch gestaltender Mensch sein will. Und dann heißt es auch manchmal, dass ich morgens aufstehe und denke, oh, eigentlich hast du überhaupt keinen Bock drauf. Und trotzdem tue ich es, ja. Da ist der Raum gefühlt erstmal eng. Aber wenn das immer so ist, wenn das nur das Einzige ist, was ich tue, was passiert dann? Ich habe mich in den letzten Monaten mit einer Person beschäftigt, die eine interessante Entwicklung durchgemacht hat. Und zwar mit Josef. Diesem interessanten Mann, Josef aus dem ersten Buch Mose. Josef wuchs auf mit dem Gefühl, ich bin ein Star. Er wuchs auf, weil sein Vater ihn so behandelte, mit dem schönsten Rock beschenkte. Und dann träumte er natürlich auch so, aber nicht nur, dass er träumte, ja, er sei der Star. Das Schlimme war ja auch, dass er es auch seinen Brüdern brühwarm erzählte. Ich habe immer gedacht, also wenn du schon so träumst, dann halt vielleicht deinen Schnabel. Ja. Ich erzähle nicht alle Träume. Ist auch besser so. Kann ich für garantieren. Der erzählt das auch. Und dann, bekannte Geschichte, die meisten werden es kennen, vielleicht alle, wird Josef, soll erst getötet werden, ja, dann geht es gerade noch gut, wird er nur verkauft, was heißt nur, also in Sklavendienst nach Ägypten wird er dann weiter vermittelt, steigt auf, hat offensichtlich Fähigkeiten, die ihm Gestaltungsmöglichkeiten auch bieten, kommt ins Gefängnis, kommt wieder raus und wieder durch Traumdeutung in diesem Fall steigt er ganz auf. Und da geht es um die 7 mageren und dann die 7 fetten Jahre. Er ist der 2. Mann im Staate, Josef. Josef, dieser bekannte Mann. Und dann kommen seine Brüder, angekrochen, und bitten um Nahrungsmittel. Er erkennt sie. Und die Möglichkeit, an ihnen Rache zu üben, ist gegeben. Und es wird intensiv geschildert, wie er kämpft mit sich selbst und sich erst lange nicht zu erkennen gibt. Und dann ganz am Ende, und ich bin immer wieder beeindruckt von diesen letzten Worten im ersten Buch Mose, das ist in Kapitel 50 ganz zum Schluss, wo Josef dann eben seinen Brüdern zu verstehen gibt: Wie sollte ich euch denn, an euch denn Rache üben? Bin ich denn, und das ist dann sein Wort, bin ich denn Gott? Bin ich denn Gott? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es, gut mit mir zu machen und mit uns zu machen. Man interpretiert und versteht, dass das, was die Brüder an ihm Schlechtes tun wollten, Gott gebraucht hat, um einen guten Plan durchzuführen. Diese Geschichte finde ich immer wieder interessant. Es gibt nämlich bei ihm auch sicherlich den Gedanken, meinen Brüdern kann ich es zeigen. Davon wird nicht berichtet, aber stell mir das vor, dass die Möglichkeit zumindest in seinem Kopf war. Aber es ist ihm klar, er ist nicht Gott und er möchte diesem normalen Schema nicht folgen, Rache zu üben. Bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich ein Schema aufzeichnen, das, glaube ich, in vielen Köpfen, in vielen Menschen, auch in meinem eigenen, natürlicherweise gegeben ist. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich überlege, wenn ich so spreche, könnt ihr mich auch verstehen, aber dann, ich müsste lieber ein Mikrofon so haben. Ne? Ich würde gerne auf Dauer so ein Mikrofon in die Hand bekommen. Normalerweise gibt es einen Reiz auf einen Menschen, so wie zum Beispiel auch in der Physik gibt es einen Reiz zum Beispiel auf einen Körper. Und wenn ein Körper, ich bin kein Physiker, aber das kann ich mir noch vorstellen, wenn ein Körper einen Reiz bekommt, dann reagiert er entsprechend. Ja? Wenn ich an etwas stoße, also diesem Stift einen Reiz gebe, dann kippt er um zum Beispiel. Alles, was passiert, auch bei Menschen, wunderbar, vielen Dank, hat damit zu tun, dass wir einen Reiz bekommen und dann heißt es, dass wir auch reagieren. Wir können verschieden darauf reagieren, aber es gibt Reiz, ich merke, die sind nicht so besonders dick, deswegen mache ich hier ein bisschen öfters. So, Reiz und Reaktion. Ja. Bekomme einen Reiz, sagen wir mal zum Beispiel in meiner Nachbarschaft, mein Nachbar zur Linken grüßt mich nicht und zwar konsequent nicht. Meine Reaktion ist wie erstmal der Gedanke, er hat irgendwie ein Problem mit dir. Ja, oder habe ich dem was getan? Oder vielleicht später die Reaktion: Du kannst mich mal. Ja. Und wenn das noch ein paar Jahre so weitergeht, ne, dann kann eine richtig tiefe Feindschaft entstehen, weil er mich nicht grüßt. Es ist gar nichts weiter passiert. Ja. Die Reaktion ist eine Reaktion auf einen Reiz, ist klar. Die Frage ist, gibt es dazu Alternativen? Ja, gibt es. Ja. Wie könnte man andere Alternativen finden? Ein paar Jahre grüßen, dann klappt das, ganz genau. Man könnte sich sagen, der hat vielleicht einen Sehfehler. Ja, vielleicht fragt man ihn auch, hast du einen Sehfehler? Das kann eigentlich ein Reiz sein, ja, der bei ihm zu einer Reaktion führt, die man nicht wollte. Muss man also genau hingucken und aufpassen. Aber ich kenne viele Leute, und deswegen habe ich mal dieses banale Beispiel genommen, da führt ein ganz einfacher Reiz zu jahrelangen Feindschaften. Das ist der Stoff, aus dem unglaublich viele Nachbarschaftsstreite sind. Ich habe in meiner Gemeinde, wo ich Pastor war, dann immer wieder, das ist mir oft passiert, dass Leute sagten, ja, wenn der oder die da auf der Bürgersteig, die gehen auf die andere Seite und grüßen mich nicht. Weil ich das so oft gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und wenn man dann mit den anderen spricht, die nämlich da entgegengekommen waren, dann erzählen die auch die dollsten Geschichten. Und so erzählt man sich Geschichten und Geschichten, alles eine Sache des Reiz, der Reaktion. Und dann kann auch in der Gemeinde, tiefer Hass und Rache einziehen. Ja, ich vermute, jeder kennt das so ein Stück weit. Reiz und Reaktion. Ich sage ganz ehrlich, dass ich möchte auch die Quelle nennen zu einigen Dingen, die ich jetzt sagen werde. Und zwar ist das Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Manche kennen vielleicht, das sind jetzt hier CDs, das gibt's auch als Buch bei Gabal. Stephen Covey lebt inzwischen nicht mehr. Er hat unterrichtet viel in Sachen Wirtschaft und Management. Und die 7 Wege zur Effektivität ist ein Klassiker, ein interessantes Buch. Und ihn beschäftigt eben die Frage, wie ein Mensch sein Leben gestalten kann. Und das ist eigentlich sein Einstieg, dass er sagt, die meisten Menschen leben nur zwischen Reiz und Reaktion. Und natürlich die Reaktion ist wieder ein weiterer Reiz für andere Menschen, vielleicht für dein Gegenüber. Es gibt immer Reiz und Reaktion und es gibt dabei ganz natürliche Mechanismen und das ist die Normalität. Das Besondere des Menschen, so sagt er, ist, dass hier zwischen Reiz und Reaktion ein Raum ist. Und das unterscheidet den Menschen vom Tier. Das Tier reagiert instinktiv. Und wir Menschen natürlich auch manchmal. Ganz klarer Fall. Aber der Mensch, so sagt er, hat die Möglichkeit, etwas dazwischen zu schalten. Und ich habe beim Lesen der Bibel, beim Beobachten meines Lebens, des Lebens von anderen Menschen, die mit Gott unterwegs sind, festgestellt, und das ist nun nichts, was Stephen Covey jetzt, wer weiß, sie ausführt, aber ich trage es dort hinein, ich sage, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, diesen Mechanismus und damit die Alternativlosigkeit zu durchbrechen. Und damit, je größer dieser Raum ist, den wir dazwischen schieben, damit dann auch der Alternativlosigkeit entfliehen können. Und darauf kommt es mir heute Vormittag hier an. Ich glaube, dass dieser Raum, den wir zwischen einem Reiz, der auf uns zukommt, und unserer Reaktion, dass wir diesen Raum in der Kraft des Heiligen Geistes nehmen sollen und gestalten und wenn möglich ausweiten sollen. Dass er größer und fester werden kann und dass Gott uns dazu vieles an die Hand gibt. Josef, damit komme ich wieder zu diesem Mann, zu dieser Geschichte, hat eben nicht gesagt, ihr habt's böse mit mir gemeint und deswegen mache ich es auch böse. Sondern er hat gesagt, bin ich denn Gott? Er sagte, ihr habt's böse gemeint. Gott aber gedachte, es gut zu machen. Und deswegen übt er keine Rache, sondern nimmt sie auf, setzt sich ein für sie, sie bekommen Land und so weiter und so fort. Die Geschichte ist bekannt. Dieser Raum ist der Raum, um den es mir geht, den ich für den Raum halte, in der Freiheit entsteht, die Gott uns gibt. Aber diese Freiheit sollen wir nutzen. Darum geht es mir. Wenn wir nur Reiz und Reaktion haben ohne den Raum, haben wir Eskalation. Jeder Konflikt, den wir beobachten können, in Gemeinden, in unserem eigenen Leben, politisch, ja, hat damit zu tun, dass ganz schnell Reiz-Reaktion-Schema kommt und damit eine Eskalation zu beobachten ist. Reizreaktion, das ist auch das, was wir dann schnell Opfermentalität nennen können. Wer eine Opfermentalität hat, sagt eben, und da ist die Sprache sehr, sehr verräterisch, die Sprache verrät, ob wir diesen Raum haben oder nicht, aber eine Opfersprache heißt eben, ich musste das so tun. Wenn ein Mensch sagt, ich musste das so und so tun, dann kann man davon ausgehen, dass er diesen Raum jetzt nicht genutzt hat. Josef hätte sagen können, ich musste ein Exempel statuieren. Ich musste meinen Brüdern zeigen, dass es so ja nun nicht ging. Aber das hat er nicht getan. Ich musste es so tun. Wie oft hört man das? Es verrät eine Opferhaltung. Das hier ist ein Raum der Freiheit. Und ich glaube, dass dieser Raum sehr, sehr wichtig ist. Von dem möchte ich jetzt noch ein bisschen schwärmen und Ihnen ein bisschen vorstellen, was das denn sein könnte. Ich glaube, es ist der Raum, nicht den wir selber schaffen, das möchte ich hier auch nochmal betonen, sondern den Gott uns gibt. Und wenn er uns als Menschen auch die Kraft gibt zu gestalten, den Auftrag gibt zu lieben, dann ist das in diesem Raum, den Gott uns gibt, möglich. Eine der Spitzenformulierungen, eine der Spitzen, die Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, ist, dass er sogar gesagt hat, liebet eure Feinde. An diesem Gebot arbeite ich mich ja ab. Weil das für einen normalen Menschen, finde ich zumindest, nicht möglich ist. Also wenn man wirklich einen Feind hat, also nicht nur unsympathisch. Ich sage ja schon immer, also wenn die Leute, die sich unsympathisch sind, schon nicht an die Gurgel gehen, ist ja auch schon was wert. Aber wenn du wirklich einen Feind hast, also wo du das Gefühl hast, der fängt an, dich zu zerstören, der geht auf dich zu und hat zum Ziel, dir zu schaden, wenn ich das mal so als Feind definieren darf. Das ist schon, da fängt man an, anders zu werden. Weil du dann nämlich sagst, also wenn du mich zerstören willst, dann ist vielleicht meine einzige Rettung, dass ich dich zerstöre. Ich exerziere das ja immer durch, wenn ich mit meiner Frau spiele. Ja, es gibt so Spiele wie zum Beispiel Siedler. Ja, da geht es nur darum, also entweder gewinne ich oder du. Ja, und dann werden wir zu Feinden. Und dann muss man seine Karten, es gibt Siedler auch für zwei Personen mit so Karten, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, da muss ich die Karten so spielen, dass ich sie zerstöre. Weil wenn ich sie nicht zerstöre, dann kann ich nicht gewinnen. Weil sie spielt auch sehr gut. Wir haben festgestellt, dass dieses Spiel unserer Ehe nicht gut tut. Ja. Kennt ihr das? Also wir spielen das gar nicht mehr. Ja? Weil schöner, relaxter Abend, mal Zeit zum Spielen, ne? Und nach zwei Stunden sitzt ihr gegenüber und denkt so, ja. Nicht gut. Weil das baut auf diesem Schema auf. Da ist kein Raum, wo man sagt, hör mal, vielleicht können wir ja beide einen Raum zum Leben haben. Ja? So Win-Win-Situation gibt's bei sie da nicht, weil entweder gewinnst du oder ich. Es gibt kein Unentschieden. Ja? Also Reizreaktion funktioniert 100%. Wenn du einen Feind hast, ja, dann musst du gucken, wie gehst du damit um. Jetzt sagt Jesus, liebet eure Feinde. Ich finde das ist der Hammer. Ja. Jetzt kann man lange darüber philosophieren, ja, es geht also nicht um deine Gefühle dem Feind gegenüber, es geht nur, dass du dich so verhältst, ja. Gut, wie verhält man sich? Ja, das ist ein Riesenthema. Wie kann ich mich denn einem Feind gegenüber verhalten, dass das mit der Agape, der Liebe Gottes übereinander stimmt? Das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der mir sagt, ja, ich habe das drauf, ne, also das beherrsche ich mit der Feindesliebe, habe ich voll drauf, ist voll meine Technik, ne, da sage ich, das ist schon erstaunlich. Ich glaube nicht, dass wir das beherrschen können. Das ist eine extreme Anweisung. Und Jesus hat in dem Zusammenhang gesagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was ist das Besondere? Das tun auch die Heiden. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und da steht ein Wort, dass das Besondere, dass das eben die Feindesliebe das Besondere sei. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge gesagt, das Besondere ist das Christliche. Das Besondere ist das Christliche. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, weil es eine Riesenherausforderung ist und schwierig ist, haben wir nichts damit zu tun. Nein, an der Feindesliebe wird es tatsächlich spannend. Das geht aber nur, wenn wir verstehen, dass die Liebe Gottes eine ganz andere Liebe ist, als Menschen lieben können und verstehen können, die nämlich jede Feindschaft überbrückt, durchbricht und verändert. Es gibt ja dieses ganz besondere Wort der Agape. Ich schreibe das auch auf, weil diese Agape, das ist ein griechisches Wort, weil diese Agape eine andere Liebe ist als menschliche Liebe. Sie ist eben nicht nur dann da, wenn der andere auch mir liebenswürdig erscheint, sondern gerade bei dem, der so ganz anders ist und vielleicht sogar mein Feind. Wie gesagt, ich stehe hier nicht und sage, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass die Agape Gottes jede Feindschaft durchbricht und eben auch mir den Freiraum gibt, vielleicht den, der so anders ist, mit anderen Augen, nämlich mit den Augen Gottes zu sehen. Raum für das Besondere, Raum für Gottes Macht, Raum für Agape. Ich glaube, dass dieser Raum auch der Raum ist für Gewissen. Ich schreibe das hier auch mal rein. Und wenn ihr es nicht lesen könnt, dann habe ich zumindest gesagt, was ich reinschreibe, Gewissen. Das Gewissen sagt natürlich, ja, ich reagiere nicht nur instinktiv, sondern ich frage mich, was ist gut? Ja, das Gewissen, unsere Gewissen sind unterschiedlich geprägt, nur das Gewissen fragt, was ist gut, was immer ich jetzt für gut halte. Aber auch der Mörder im Gefängnis hat ein Gewissen. Es mag sein, dass es korrumpiert ist, es mag sein, dass es falsch geprägt ist, aber er hat ein Gewissen. Das ist das Besondere am Menschen. Dieser Raum ist der Raum für Initiative. Der Mensch kann gestalten, wenn er Raum hat. Es ist der Raum, wo er Verantwortung übernimmt. Und dieses Wort Verantwortung ist sehr wichtig. Das heißt nämlich, er ist fähig, eine Antwort zu geben. Gott eine Antwort zu geben oder einem Menschen eine Antwort zu geben. Er hat also Verantwortung. Wer die Opfersprache spricht, sagt, ich konnte nicht anders. Der übernimmt auch keine Verantwortung. Ganz klarer Fall. Ich bezeichne diesen Raum auch als den Raum, wo ich mir die Frage stellen kann, what would Jesus do? Schwierige Frage, große Frage. Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Ja, wenn ich das immer so leicht wüsste. Und so schwierig das auch ist zu beantworten, finde ich die Frage trotzdem gut, weil sie mich auf einen Weg schickt, weil sie mich unruhig macht, weil sie sagt, hey, Hörsting, ist das, was du tust und wie es tust, wirklich das, was Jesus von dir möchte? Ja, ich habe ein Amt, ich habe eine Position. Ich sage nicht, dass ich das immer richtig fülle, aber ich möchte lernen und möchte am Ende doch das so tun, wie Jesus es möchte, dass ich es tue. Aber wenn ich nur sage, ja, ich muss irgendwie reagieren, ich habe nur Alternativlosigkeiten, kann ich nicht fragen, was würde Jesus tun an meiner Stelle. Ich möchte gerne zum Beispiel ein evangelistisch lebender Mensch sein. Und ich kenne bei mir zum Beispiel folgende Reaktion, dass ich sage, oh, da fehlt mir ja die Zeit zu. Ja, ich bin ja so in Terminen eingebunden, ich kann ja gar keine Beziehung zu meinen Nachbarn knüpfen. Wenn ich mich das denken spüre oder sagen höre, dann sage ich spätestens, ey Hörsting, du hast ein echtes Problem. Du pflegst dir voll die Opfersprache. Ja? Du nutzt nicht mehr den Raum, den Gott dir gibt. Ja? Du meinst, alle könnten evangelistisch leben, nur du bist halt so beschäftigt, ja, ja, sicher. Ne? Und alle klopfen dir auf die Schulter und sagen, du, das ist auch toll, nicht? Du setzt dich ein, da kriegt man sogar noch Lob in meiner Position. Das ist aber total krank, ist das. Ja? Weil man nämlich nicht den simpelsten Auftrag, den Gott mir gibt, nicht mal mehr leben kann. Nicht mehr lebt, leben kann, war schon wieder. Das, ihr seht, wie schnell man in so einer Sprache ist. Ja? Und ich ertappe mich selber dabei, also ich rede als Betroffener hier, ganz klar. Ja? Was würde Jesus tun an meiner Stelle? Doch wohl ganz sicher mit den Menschen, die ganz nah an mir sind, auch Kontakt pflegen. Ja? Das mag bei mir anders aussehen als bei jemand, der eine 35-Stunden-Woche hat. Das ist okay, aber es muss irgendwo möglich sein, ganz, ganz klar. Deswegen, das ist der Raum, wo wir nicht gelebt werden, sondern leben. Es ist auch ein Raum, in dem wir mit Fehlern umgehen können, fremden und eigenen Fehlern, sie erkennen, eingestehen und daraus lernen können. Das macht den Unterschied aus, so ist meine Überzeugung, von Menschen, die leben statt gelebt werden. Allerdings Vorsicht. Vorsicht deswegen, wenn ich das so beschreibe, könnte der Eindruck entstehen, ja, es kommt alles nur hier drauf an und das ist dann eine Machermentalität, wenn man das alleine hier betont. Nein, es passieren uns auch Dinge. Das heißt, wir sind wirklich auch manchmal zunächst einmal Opfer, in Anführungsstrichen, von Dingen, die uns geschehen. Wir hatten hier eben eine lange Liste, muss man sagen. Manches können wir nicht beeinflussen. Ja? Manches können wir nicht beeinflussen. Ich nehme aber das Wort Infoflut zum Beispiel, oder das hat was mit Medien und Facebook zu tun. Dass es Facebook gibt, können wir nicht oder kaum beeinflussen. Man könnte es vielleicht so beeinflussen, indem man ein anderes Unternehmen gründet, was Facebook den Rang abstreitig macht. Aber das ist natürlich ein schon großes Unternehmen. Also ich weiß nicht, ob das so der Plan sein könnte. Aber natürlich habe ich einen Einfluss darauf, wie ich Facebook nutze. Ich kenne junge Leute, 20-jährige Leute, die 2 Jahre in Facebook waren und sagen, ich gehe da raus, weil mir das die Zeit klaut. Das ist, wenn ein junger Mensch mit 20 Jahren das sagt, dann hat er etwas bewiesen. Er hat nämlich den Freiraum genutzt, der ihm gegeben ist. Er kann Entscheidungen treffen und sagen, ich gehe nicht mehr in Facebook. Ich nutze meine Zeit anders. Jetzt ein Beispiel auf dieses Stichwort bezogen. Infoflut ist natürlich eine Riesenfrage. Die große Frage ist heute, wie gehe ich mit den vielen Informationen um, die es gibt? Und damit muss man sich heute beschäftigen, wenn man informiert sein will, einerseits, aber andererseits eben nicht zugebaggert werden will durch 1000 Informationen. Dazu gehört ein Mensch, der sagt, ich habe den Raum zur Entscheidung. Was lese ich, wann lese ich oder sehe ich, wie gehe ich damit um? Handy ist manchmal schon schwieriger, weil es gibt dann Leute, die sagen, ja, mein Chef erwartet aber, dass ich 24 Stunden am Tag zu erreichen bin. Wobei auch da, jetzt müsste man natürlich jede Situation einzeln begucken. Ich würde sagen, okay, da muss man dran. Wie kann man nun jetzt mit einem Chef sprechen? Ich würde sagen, man muss schon einem Chef begreifen machen, pass mal auf, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar, ist Unsinn. Mache ich nicht mit. Wenn ich in einer komfortablen Situation bin, das heißt, wenn ich meinen Marktwert kenne, dann kann ich natürlich selbstbewusster auftreten und sagen, such dir jemand anders. Und dann hofft man darauf, dass er sagt, nee, machen wir jetzt anders und so. Aber wenn man weiß, oh, es könnte eng werden, dann tritt man vielleicht nicht so auf. Das weiß ich, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Nur am Ende muss man Wege finden, dass das Handy nicht einen beherrscht, sondern man selber das Handy beherrscht. Diesen Raum muss man nutzen. Ich glaube, wenn man nicht anfängt, ihn zumindest zu nutzen, dann hat man ein richtig fettes Problem und wird eben gelebt. Und so könnte ich jetzt viele Stichpunkte durchgehen. Möchte nochmal zum Stichwort Krankheit was sagen? Natürlich eben, so ist es jetzt. Krankheit geschieht einem auch. Es gibt natürlich Krankheit, da kann man was dran tun. Ja, man kann manchmal vorbeugend was tun, man kann auch in der Krankheit was tun, aber ich denke, das ist ganz klar und sehr wichtig, manche Krankheit geschieht einem und da kann man erst einmal nichts tun. Und trotzdem, und darauf bezieht sich auch der Raum, den ich hier beschreibe, die Frage ist ja dann, ob auch bei einer Krankheit, die zum Beispiel unheilbar ist, ob es eben doch einen Raum gibt, in dem ich auch innerhalb dieser unheilbaren Krankheit noch etwas tun, gestalten kann? Das sind, denke ich, Grenzfragen. Und unser Leben ist nicht eine Aneinanderreihung von Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, das ist ein falsches Konzept. Aber auch innerhalb von Krankheit ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das muss immer wieder erstritten, erkämpft werden, dann den Raum zu nutzen, den ich noch habe. Ich glaube, dass dieser Raum manchmal sehr klein ist, manchmal sehr groß ist. Mir ist wichtig zu sagen, es gibt ihn, so klein er vielleicht manchmal auch ist. So klein er auch manchmal ist. Und ich sage das jetzt nicht fordernd oder so, sondern ich sage es einladend und bittend, zu gucken, welchen Raum hast du denn noch? Welchen Raum hast du denn noch? Und ich muss immer an eine Frau denken, die ich besucht habe als Pastor und die mich beeindruckt hat deswegen, weil sie war allein, sie war in einem Altenheim, konnte kaum mehr etwas sehen, durch Diabetes konnte sie kaum mehr sehen, lange Zeit ihre Folgeerscheinung. Ihr fehlte ein Bein. Es war erbärmlich, wenn ich hingekommen bin. Ich war 29, junger Mann und ich hatte oft, ich dachte, da musst du jetzt hin. Und naja, es war so ein bisschen Pflichtprogramm, gebe ich ehrlich zu. Aber das Erstaunliche war, wenn ich diese Frau besuchte, die wenig Freiraum hatte, dass ich merkte, diesen Raum, den sie hat, den nutzt sie aber voll. Und das spürte ich immer, weil sie sagte, ich bin Gott so dankbar für das, was er mir in meinem Leben geschenkt hat. Sie hatte ein dankbares Herz, das hat mich umgehauen. Ich bin da immer rausgegangen aus dem Alten, habe gedacht, das gibt es nicht. Was hat diese Frau für eine Haltung, für eine Lebenshaltung? Sie hat eine dankbare Lebenshaltung gehabt und deswegen hat sie diesen Mini-Raum, den sie hatte, maximal genutzt. Ich meine, die konnte nicht mehr, die wollte nicht in die Politik gehen, die wollte nichts mehr gestalten, die war nicht, ne? Aber diesen Raum hat sie gefüllt und hat etwas ausgestrahlt. Aus diesem Raum, und zwar meine ich jetzt den Raum, in dem sie lebte, bin ich immer verändert rausgegangen. Ich sage dieses extreme Beispiel, deutlich zu machen, dass jeder Mensch von uns und jeder, der hier sitzt, unterschiedlich starken Spielraum hat. Meine Bitte und meine Aufforderung ist, den Raum, den Gott dir gibt, und sei er noch so klein, vielleicht ist er größer, den so weit wie möglich zu nutzen. Das ist mein großer Wunsch und mein Gebet. Das ist natürlich auch mein Gebet und mein Wunsch für mich selber. Ich möchte ja noch auch persönliche Beispiele nennen, wo ich das erlebt habe und auch solche Räume erlebt habe. Und wie ich mir auch diesen Raum gestaltet habe. Beispiel. Ich war bei der Allianzmission 10 Jahre. Da bin ich mit 34 Jahren Missionsleiter geworden. Und das war hart. Viele neue Fragen, Verantwortung. Ich hatte Mitarbeiter, die waren 50, 55 erfahrene Leute, die mir aber zugeordnet waren. Die gingen super mit mir um, aber egal wie super da mit jemandem umgegangen wird, du hast Druck, du denkst, du musst dich beweisen. Und dann kommen jeden Tag 1000 Fragen, die du nicht kennst. Also die Fragen schon, aber die Antworten nicht, das Problem. Und ich merkte nach relativ kurzer Zeit, das habe ich immer bei mir, ich kriege dann so Migräneanfälle, vor allem an freien Tagen, jetzt ist Grenze erreicht. Und das Schlimmste war, ich hatte mal eine Besprechung dann und da gab es dann irgendeine Mail, irgendeinen Konflikt wieder. Es gibt ja immer Konflikt, ist ja klar. Da habe ich geheult. Vor versammelter Mannschaft. Peinlich. Mist. Jetzt hatten wir da ein gutes Team, aber ich merkte, ich pack das nicht. Klar habe ich gebetet, ich habe mich beraten, aber ich hatte keine emotionale Kraft mehr. Deswegen habe ich auch geheult. Und ich habe dann was angefangen, was mir geholfen hat. Und zwar bin ich in die Wälder gegangen. Das klingt jetzt sehr profan, es war auch zunächst profan. Eversbach, Manderbach habe ich gewohnt, Eversbach, das ist ungefähr 11 Kilometer durch den Wald. Und ich habe angefangen, nach dem Büro nach Hause zu gehen. Gejoggt, Stunde, gehen, 2 Stunden. Was ich in diesem Wald alles losgeworden bin, das kann ich gar keinem erzählen. Und ich bin oft verändert aus diesem Wald rausgegangen als reingegangen. Sehr, sehr oft. Für die Phase damals, ich mache das heute nicht mehr, heute sind es andere Zeiten, aber für diese Zeit damals, würde ich heute sagen, war es überlebenswichtig, das zu tun. Ja, ich habe das dann nicht jeden Tag gemacht. Ja, das ist auch zu viel Zeit. Aber immer wieder und vor allem, wenn ich gespürt habe, ich brauche Kraft und wo kriege ich sie her? Ich habe gebetet, ich habe gesungen, bin einfach gegangen. Manchmal läuft man einfach und das hat was, ich habe ja eben von dem Mann erzählt, Laufen ist einfach gut. Ja, da wird man Dinge los. Ich laufe nicht nur, ich bete dabei, aber auch das Gehen ist einfach gut. Das ist ein Beispiel, ein sehr simples Beispiel, wo ich gemerkt habe, Gott kommt mir so nahe. Gott hat mir so viel Zusagen gegeben in dieser Zeit. Ich kenne die Sachen, fürchte dich nicht, sei stark und mutig. Aber es war für mich ein Unterschied, ob ich das nun zu Hause sitzend lese oder ob ich durch den Wald gehe, bete und Gott plötzlich spürbar nahe ist und mir das so ins Herz sagt, dass ich plötzlich diesen Raum gespürt habe. Ich kann wieder weitergehen. Das ist meine Geschichte, das möchte ich auf niemanden übertragen, ich will nur einfach sagen, was ich da erlebt habe und vielleicht ist es auch eine Anregung und sicher haben das auch von euch manche erlebt. Kinderlosigkeit habe ich mir aufgeschrieben. Unsere Kinderlosigkeit war plötzlich ein Raum oder eine Reiz, ihr kriegt keine Kinder. Ich konnte nichts mehr machen, alle Machbarkeit zu Ende. Was ist die Reaktion darauf? Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich habe viele Möglichkeiten gesehen, auch auf Kinderlosigkeit zu reagieren. Ich habe mich gefragt, was ist der Raum? Wie soll ich das nutzen? Oder wie soll ich darin leben? War eine wichtige Frage für meine Frau und ich. Manche, die Kinder haben, sagen, ja, Hammer, du hast gut reden. Mit Kindern wird der Raum kleiner. Ja? Klar. Da sage ich nur, okay, du musst den Raum nutzen, und so klein er ist, den Gott dir mit Kindern gibt, und ich muss ihn nutzen ohne Kinder. Das ist deine Aufgabe und das ist meine Aufgabe. Aber ein Raum ist da. Und ich ertappe sowohl Leute mit Kindern als auch ohne Kindern bei der Opfersprache. Ja. Ich habe Kinder, ich kann mich nicht mehr links und nicht mehr rechts bewegen. Ja, klar. Ja. Ich kann aber auch sagen, ja, ich habe keine Kinder, mit mir stirbt alles aus, also zumindest das, was mit mir zusammenhängt. Ja, wem kann ich meine Fotoalben übergeben? Kein schönes Gefühl. Ja. Wie gestalten wir unser Leben? Das ist die entscheidende Frage. Und da ist wichtig, das ist der Raum, wo Gott uns beruft, uns befähigt und uns eben das gibt, was wir brauchen, um unser Leben zu führen. Wir haben uns entschieden, wir haben gesagt, wir wollen trotzdem unser Leben an eine nächste Generation weitergeben. Meine Frau und ich haben Entscheidungen getroffen, wir haben Jugendhauskreise zu Hause gehabt, wir haben bis heute bewusst, fragen wir uns, wie geben wir unser Leben weiter an eine nächste Generation. Wir haben bewusst Patenschaften zu Neffen und Nichten, die wir gestalten, haben andere auch, mit Kindern ist klar, aber wo wir sagen, wir wollen gerne das weitergeben. Ja, und nicht uns in die Ecke setzen und sagen, wir sind zu bemitleiden. Denn das Bemitleiden, und wenn man sich selbst bemitleidet, das raubt einen die Kraft und man wird nichts mehr gestalten können. Ja, noch viele Stichworte könnte ich Ihnen nennen. Eine Ehe, die anders ist, als du denkst, erst reizend und dann reizt sie dich. Vor Jahren ein Freund hat sich auch mal beklagt und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, pass mal auf, du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Boah, da war der sauer auf mich, dass ich dem das so gesagt habe. Ich habe mich nicht beirren lassen. Ich habe gesagt, doch, genau so ist es. Ich habe das so lange gesagt, bis er es begriffen hat und gesagt hat, ich soll nicht bei meiner Frau anfangen. Das muss sie selber tun. Sondern ich soll bei mir anfangen. Und hat das getan und das hat seine Ehe revolutioniert. Es war ein harter Schritt für ihn. Und er musste richtig erstmal kriechen. Ja? Aber er hat verstanden, ich muss aufhören, immer nur die Fehler an meiner Frau, die gibt es, die sind groß, klar, und die können wir super beschreiben. Aber du sollst deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ja. Und wie liebt er sie? Mit Agape. Mit Agape. Freie evangelische Gemeinden haben auch manchmal Opfersprache super drauf. Unsere Gemeinde ist in einer Stadt, da ist der Boden sehr, sehr hart. Das Witzige ist, ich höre das also fast überall. Jetzt auch da gibt es sicher auch verschiedene Dinge zu beschreiben und so weiter. Nur wenn man das überall hört, wird man langsam skeptisch. Und da sage ich eben, typische Opfersprache. Ja, der Boden ist hart, wir kommen einfach nicht durch. Ja, da sitzen wir und weinen. Und zwar letztendlich selbstmitleidig. Unsere Gesellschaft ist schlimm und treibt uns in die Ecke. Die Evangelikalen in letzter Zeit sehr gerne auch, wir werden stigmatisiert. Ja. Man drückt uns an die Wand. Sag ich, hey Leute, was ist das denn für eine Sprache? Da denke ich immer an Apostelgeschichte 4. Da war die Gemeinde richtig bedroht. Und wie betet die Gemeinde? Ja. Du siehst ihr drohen. Gib uns den Mut, dein Wort weiter zu verkündigen. Aha, das ist keine Opfersprache, sondern das ist, du gibst uns einen Raum, erweiter uns den Raum, gib uns den Mut, diesen Raum zu nutzen. Und selbst wenn sie uns einen auf die Rübe geben. Was ich an Weinerlichkeit am evangelikalen Lager manchmal in unseren Gemeinden sehe, das finde ich, das ist uns nicht würdig. Das ist dem Raum nicht würdig, den Gott uns gibt. Und wie schnell geht das, ja? Dann sitzt man zusammen und dann hast du gelesen, ja, da wird wieder auf die, und die Freikirchen, ja, wird ja sofort mit Fundamentalisten gleichgesetzt. Ja, tatsächlich, es passiert, ja. Aber da sollst du nicht drüber weinen, ja, und die Welt ist schlimm, sondern was tun, was anderes tun und ganz munter und fröhlich seinen Weg gehen, ja. Mutter Therese hat ja mal gesagt, das finde ich wunderbar, wenn du Gutes tust, werden sie sagen, dass du nur Gutes tust, um die Not der armen Menschen auszunutzen. Tu weiter Gutes. Ja, weil das kriegst du eh nicht eingefangen. Ja, ich merke das immer wieder, wenn wir heute sagen, wir wollen unsere Gesellschaft mitgestalten als Christen, ja, dann wird sofort gesagt, die wollen die Macht übernehmen in Berlin. Also da sind wir weit von entfernt. Nicht? Aber was sind das für Ideen? Einfach weitermachen, ja. Fröhlich weitermachen und zwar mit der Agape, mit der Liebe Gottes, die den Feind liebt und sich nicht in die Ecke drängen lässt. Sich nicht in die Ecke drängen lässt. Ich muss nicht irgendetwas tun, weil andere das sagen, sondern weil Gott mich beruft. Freiraumsprache ist, wo wirkt Gott in dieser Stadt? Freiraumsprache, die klingt anders. Sie sagt, klar, die Welt ist schlimm. Ist nie anders gewesen. Ja? Wird auch nie anders sein. Einfach weitermachen. Den Auftrag Gottes leben. Das ist eine völlig andere Sprache und Haltung. Und ich glaube, dass wir sie brauchen, um zu leben und nicht gelebt zu werden. Freiraumsprache ist, jetzt mal ganz extrem gesagt, ich meine, okay, diese Frau ist schlimm, aber ich habe sie geheiratet. Wo ist der Raum, den ich nutzen kann? Vielleicht mit Humor statt sofortiger Antireaktion. Liebe zeigen. Auch konfrontieren natürlich, aber in Liebe. Ich habe das jetzt so extrem formuliert, um die abzuholen, die vielleicht in ihren Gedanken etwas haben, was sie nie sich trauen würden zu sagen. Freiraumsprache sagt, klar muss ich Geld verdienen, ich muss Geld verdienen. Ja, ich habe Verpflichtungen, finanzielle Verpflichtungen. Aber wo ist der Raum, den ich nutzen kann? Wo ich vielleicht jemandem sagen kann, so nicht. Oder, das sage ich auch immer bei Finanzen, dass ich von vornherein Entscheidungen so treffe, dass ich nicht später in große Schwierigkeiten komme. Manche starten natürlich eben auch in Abenteuer und haben dann auch große Schwierigkeiten. Ich glaube, dass man eben Entscheidungen treffen muss, gerade dann, auch vielleicht in guten Zeiten, damit man was für schlechte Zeiten hat, wenn es geht. Klar, auch da gibt es nicht immer einfache Antworten, je nachdem, was so passiert auf dem Finanzmarkt oder Arbeitsmarkt. Das ist mir auch ganz klar. Meine Frage abschließend an dich. Wo benutzt du Opfersprache? Eine zweite Frage, was sagt dir Jesus dazu? Und die dritte, wie könntest du den Raum nutzen, den Gott dir gibt? Den Raum, den Gott dir gibt. Diesen Raum, wie kann man ihn ausweiten? Ich werde heute Nachmittag eine Weiterführung anbieten. Wir haben das ja genannt, die Landkarten in meinem Kopf. Ja, wie sehen die aus? Werde ich also weitergehen, denn das hat was damit zu tun. Ich hatte eben schon gesagt, wenn ich unterwegs bin in Natur, das hilft mir sehr, Abstand zu finden. Das Gebet ist der Raum, wo ich in die Gegenwart Gottes trete und mein Herz ausschütten kann und erfahren kann, in seiner Nähe redet er zu mir, nimmt mir meine Last von meinen Schultern. Er schenkt mir dann in seiner Gegenwart Kraft, so habe ich es oft erlebt. Und im Alltag, ich habe einen Ring, ich habe zwei Ringe, der eine ist mein Ehering, der andere ist ein Ring, da steht ganz klein, man sieht das kaum, What would Jesus do drauf, WWJD. Ist für mich einfach manchmal. Ich sitze manchmal in Sitzungen oder in irgendwelchen Situationen und dann spüre ich den Ring und dann frage ich mich, was würde Jesus an deiner Stelle tun? Und ich sage euch, das ist eine Frage der Übung auch, es entsteht sofort ein Raum, in dem ich nicht immer, also ich bleibe ein lernender Mensch und ein oft gescheiterter Mensch. Aber manchmal, ich spüre manchmal einen Unterschied, dass wenn ich diese Frage stelle, kurz bete, kurz nach innen gehe, dass ich anders reagiere. Nicht mehr nur gegenreagiere, den Gegenangriff, sondern anders. Einen Menschen anders sehe. Wie gesagt, es gelingt nicht immer, aber vielleicht doch manchmal. Ich möchte, dass dieser Raum größer und dass er stärker wird. In meinem Leben und auch in deinem Leben.